habe ich aber genug von der ewigen Musikmacherei. Ich wollte, es gäbe gar keine Musik, ich wäre überhaupt kein Musiker. Na, was wolltest du denn sein? Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte vormittags ein Ei und nachmittags wäre ich frei. Mich lockte auf der Welt kein Ruhm mehr und kein Geld. Und fände ich das große Los, dann fräße ich es bloß. Ich würde leben einfach so. Ich wär zwar dämlich, aber froh. Naja, das sowieso. Ich wollte, ich wär ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Und legte vormittags ein Ei und sonntags auch mal zwei. Oh, ich will doch kein Huhn sein. Ich wollte, ich wär ein Hühnchen, dann fliege ich nach München und der Zaufer dort im Hof bei uns viel große Lieder aus. Ha, das schmeckt. Ich wollte, ich wär Clark Gable, mit Schnurrbart und mit Säbel, dann wäre ich hip hip hurra, der Held von USA. Wollt ich wär aus Sachsen, dann könnt mir keiner flachsen. Ich quassle Hochdeutsch ganz perfekt und ohne Dialekt. Ich wollt ich wär die Mickey Maus, dann seh ich doch sehr komisch aus. Ich triebe Unfug noch und noch und wohnt im Mauseloch. Hinein! Hinein! Ich wollt ich wär, so schreit ihr hin und her. Hier wird kein Quatsch getrieben. Wir bleiben die goldene Sieben. Thank you.